Deutschlandfunk. Nachtradio. Herzlich willkommen zum diesjährigen Soundcheck-Endspiel. In dieser Weihnachtsnacht gibt's knapp 2 Stunden mit Neu- und Wiederentdeckung des Jahres. Am Mikrofon ist Michael Frank. Santa, I make my runs about the break of day. They call me backdoor Santa, I make my runs about the break of day. Oh, oh, oh. I make all the little girls happy while the boys are out to play. Look at him. Once a year. Oh, oh, oh, oh. I ain't like old Saint Nick. He don't come but once a year. But look at here. I come running with my presents every time you call me dear. Look at here. I keep some change in my pocket, chase the children at home. I give them a few pennies so that we can be alone. I leave the back door open so if anybody smells a mouse, and with no scent I'll be in trouble if ain't no chimney in the house. They call me back door Santa, I make my runs about the break of day. Look ahead. I make all the little girls happy while the boys are out to play. That's what they call me. Backdoor Santa, that's what they call me. They call me Backdoor Santa, that's what all the girls call me. I give them all the presents, that's what they call me. They call me Backdoor Santa, and I like them to call me that. They call me Backdoor Santa, and I like it, I like it, I like it, I like it. Backdoor Santa. Von all den Sammel-LPs oder CDs mit weihnachtlicher Musik ist mir ein Album der Plattenfirma Stax und Atlantic eines der liebsten. Soul Christmas heißt die LP, sie erschien erstmals 1968. Otis Redding und Solomon Burke sind da unter anderem versammelt und Clarence Carter, der war gerade zu hören mit einem Song, den er zusammen mit Marcus Daniel geschrieben hat, Backdoor Santa. Der Weihnachtsmann, der durch die Hintertür ins Haus kommt, ist eher ein Verwandter von Willie Dixons Backdoor Man, nicht zu verwechseln mit dem guten alten St. Nick. Ich habe immer ein bisschen Kleingeld in der Tasche, für den Fall, dass die Kinder zu Hause sind. Ich gebe ihnen ein paar Pennies, dann können wir allein sein. Die Hintertür lasse ich offen, falls da einer Verdacht schöpft. Und ich hätte eine Menge Ärger, wenn es den Kamin nicht gäbe. Clarence Carters Backdoor Santa war auch in der Hip-Hop-Szene populär. Run-DMC sampleten einen Break mit Bläsern für ihre Weihnachtsnummer Christmas in Hollis, anno 1987. Clarence Carter war 1968 32 Jahre alt. Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre hatte er 3 Singles, die sich jeweils über 1 Million Mal verkauften. Patches dürfte Clarence Carters bekanntester Hit gewesen sein. Sein bisher letztes Album erschien im Jahr 2007. Um Neu- und Wiederentdeckung des Jahres geht's in dieser Weihnachtsnacht. Erst dieses Jahr entdeckt habe ich die Band Hasselhound aus dem schottischen Glasgow. Die erste Langspielplatte von Hasselhound erschien 2006, der Zweitling dieses Jahr und fiel mir bei einem der Plattenhändler meines Vertrauens in die Hände. Von dem Album Born in a Night von Hasselhound jetzt ein Lied über einen Turm in der Großstadt, Metropolitan Tower. Is there no watch the tower grow dimly white, and souls lift against the sky, its flower of amber light. You talked of half a hundred things, I kept each hurried word you said, and when at last the hour was full, I saw the light turn red. Hasselhound aus Glasgow mit einem Song aus ihrem zweiten Longplayer Born in a Night, veröffentlicht im September dieses Jahres. Metropolitan Tower heißt der Song. Drei Personen haben die Musik dieser Platte gemacht: Ela Orleans, Tony Swain und Mark Vernon. Sie kombinieren gesampelte Klänge und Musikschnipsel mit längeren Naturaufnahmen, sogenannten Field Recordings, mit Elektronik-Sounds und akustischen Instrumenten. Manchmal entstehen dabei songartige Strukturen mit Gesang, manchmal reine Instrumentals. Kollegen und Kolleginnen der schriftlichen Zunft, die allein mit Worten Musik vorstellen, bemühen schon mal Vergleiche, um die Musik einer neueren Band zu beschreiben. Über Hasselhounds Debütalbum Limelight Cordial wurde zum Beispiel geschrieben: Wenn Harry Parch Musik für Eiscreme-Verkäufer Autos gemacht hätte, wäre vielleicht so etwas wie diese Musik dabei herausgekommen. Die neue Platte von Hasselhound inspirierte jemanden zu der Formulierung: Wenn Sun Ra und Joe Meek Zeichentrickfiguren aus den Hanna-Barbera-Produktionen gewesen wären, könnte diese Musik der Soundtrack dazu gewesen sein. Wir im Radio haben's gut, wir können Ihnen die Musik einfach vorspielen. Wie sie in den Ohren der Zuhörerinnen und Zuhörer klingt, merken Sie ja selber am besten. It's not what I wanted. The devil changed. Das waren für mich zwei weitere Neuentdeckungen des Jahres 2010. Los ging es mit einem Song vom Debütalbum der US-amerikanischen Multiinstrumentalistin und Sängerin Eliza Rendorsa. Eliza Rendorsa hat mit der kalifornischen Folkrockband Fairchild gespielt und davor Mitte der 90er Jahre mit Mayo Thompsons Band Red Crayola. Sie war damals Geigerin und Sängerin bei Red Crayola. Mit dem Geigenspielen hatte sie im Alter von 8 Jahren begonnen. Ihre Eltern waren erfolgreiche Songwriter zwischen Pop und Psychedelia. Eliza Rendorsa kennt nicht nur musikalische Perspektiven, eine Zeit lang studierte sie in Paris und New York Politikwissenschaft. Ihr Solo-Debüt erschien im Mai dieses Jahres, das Album heißt Bruises and Butterflies, was man mit blaue Flecken und Schmetterlinge übersetzen könnte. Alle 11 Songs der Platten entstanden in Zusammenarbeit mit dem Gitarristen Aaron Robinson, bei 2 war noch die britische Sängerin Bridget St. John als Co-Komponistin und Sängerin mit dabei. Zu hören war von Eliza Rendorsas Solo-Debüt der 1. Song der Platte Remember May. Darin findet sich auch das Bild von den Verletzungen und Schmetterlingen, Bruises and Butterflies. Der Song endet mit den Zeilen: Das wollte ich nicht. Auf diese Art bleiben wollte ich nicht. Auch nicht so zwischen den Mondstrahlen, engen Seilen und dem Trapez hin und her tanzen. Und mit etwas Zeit werde ich mich auch nicht mehr an den Monat Mai erinnern. Nach Eleazar Randozza gab es Musik von einer Band aus Washington D.C., die ursprünglich ein Ein-Mann-Wohnzimmer-Projekt des Songwriters Sam Sifkoff gewesen war. Lelou nannte er sein Projekt, zu Deutsch der Wolf. Inzwischen ist daraus ein Quintett von gleichberechtigten Musikern geworden. Im Herbst 2009 erschien das zweite Album von Lelou, es heißt folgerichtig Family, und zu hören war daraus der Track Go East. To the night guitar. and drove a smile to the bringer. Then smile sweetly when he's far, at the voice of Inder Singer. Bask tenderly beneath tender eyes, glance lightly on their removing, join new vows to old perjuries, but they're not called loving. Entdeckung des Jahres 2010 geht's heute Nacht in dieser Soundcheck-Folge vom Deutschlandfunk. Zu hören war gerade eine ziemlich psychedelische Trilogie mit Musik aus den Jahren 2010 und 2009. Dass sich Musikerinnen und Musiker von den Ideen ihrer Vorfahren inspirieren lassen, deutlich inspirieren lassen, ist bekanntlich keine Sünde. Die Orgelsounds beim Song eben klangen wie die von Rick Wright auf der ersten Pink Floyd LP und die Echo- und Elektronik-Blubberklänge um die Sängerin herum hätten vom ersten White Noise Album von David Forhaus und Co. sein können. Mehr als eine Platte dieser Art gibt es von White Noise aber nicht, also habe ich mich gefreut, einen neuen Song im Retro-Sound dieser Art zu hören. Er heißt The Bee Colony und kommt von dem Album Broadcast and the Focus Group, Investigate Witch Cults of the Radio Age, zu Deutsch Broadcast und die Focus Group erforschen Hexenkulte aus dem Zeitalter des Radios. Hinter dem Namen Broadcast steckt das Duo Trisha Keenan und James Cargill aus Nordengland. The Focus Group ist ein Ein-Mann-Unternehmen und zwar das von dem Grafiker, Labelgründer und Elektroniker Julian House. Das Album wurde in Kirchen und in Wohn- und Schlafzimmern von Broadcast-Freunden aufgenommen und mit Ideen von The Focus Group gemischt. Etwa 6 der 23 Tracks haben Songstrukturen, die anderen Nummern sind kürzere Klangzonen zwischen Schweben und Staunen. Broadcast and the Focus Group, Investigate Witch Cults in the Radio Age, erschien bereits Ende 2009. Davor gab es Hasselhound aus Glasgow. Mit Hasselhound fing diese Trilogie an. A Song Seldom Sung heißt er. Und dazwischen gab es Musik von dem Kölner Komponisten Michael Beil, von dem Sampler Noise of Cologne No. 1. Zusammengestellt hat die Kompilation Frank Dommert. Wenn Frank Dommert im sogenannten U-Musikbereich Neutönendes präsentiert, macht er das über sein Label Sonic. They were diamond studded days. Eighteen karat gold. The love my mom and daddy gave. were diamond studded days. Still can't see that little boy. His heart full of joy. They were diamond studded days. Das war der englische Singer-Songwriter Bill Fay mit einem von Dutzend neuen Songs, die dieses Jahr von ihm veröffentlicht wurden. Diamond Studded Days, Tage voller Diamanten könnte das heißen, oder Tage verziert von Diamanten. Still Some Light heißt die neue Doppel-CD von Bill Fay. Die erste CD präsentiert ältere Aufnahmen, CD Nummer 2, die neuen Songs, die Bill Fay 2009 aufgenommen hatte. Bill Fay war seit 1967 einige Jahre mehr oder weniger erfolgreich in der Popbranche tätig. Später arbeitete er in Fabriken oder in der Fischabteilung eines Kaufhauses. Musik machte er weiterhin, nur blieb sie unveröffentlicht. Zwei LPs von Bill Fay waren Anfang der 70er Jahre erschienen und wurden zu begehrten Sammlerstücken. Mitte des ersten Jahrzehnts, im neuen Jahrtausend, wurden sie wieder veröffentlicht. Anderes, älteres Material von Bill Fay kam auch auf den Markt. Und schließlich brachte ihm auch die Zusammenarbeit mit Jeff Tweedys Band Wilco mehr Öffentlichkeit und Aufmerksamkeit als Anfang der 70er Jahre. Das Album mit neun Songs von Bill Fay erschien in diesem Jahr und heißt Still Some Light. Summer nights, as far as my eyes could see, but my heart was in a cold, cold winter storm. Where's my darling, where can you be? Three sugar walls and two sugar cane windows, but Sylvia's mood melted all those inside. Everyone's on fire, but I'm snowing as a blizzard. Where are you in this hot, cold summer? Where are you in this hot, cold summer? Where are you in this hot, cold summer peekaboo, hide and seek. and grabbed little Annie from the ceiling just in time. And the telephone keeps on screaming. Keep that one. Just gonna have to keep that one. Come on in here. Well, I'll tell you what, let's try this one more time. Things